Da-da-da. Ja, hör mir zu. Ups. Boah, nicht schon wieder diese verdammten Ansprüche. Qualität und so, als ob ich das nicht schon lang wüsste. Es läuft so ab, weil es mich sicherer macht. Mein Talent liegt nicht im Battlen, sondern sicher im Takt. Und wem das nicht gefällt, der soll sich abregen. Die CD aus dem Player holen und Blatt treten. Ich sag nur, das ist kein Honigschlecken. Aber das werden manche sowieso nicht checken. Sie denken, Rap sei wie Fahrradfahren. Wenn man's einmal kann, ist man der Star der Bahn. Aber da liegen sie falsch, das ist übertrieben und alt. Nach dem Denken hätte ich jetzt niemals mein Style. Einfach ein großer Hokuspokus. Aber wenn man einmal auf Niveau schon guckt, bin ich eigentlich recht zufrieden, wie ich ankomme. Auch wenn ich einige zu reizen scheint, wie ein Sandkorn. Die meisten lachen einfach zu wenig über sich selbst. Ihr kommt nicht an, weil ihr euch übelst verstellt. Lacht einfach mal eine Runde und vergesst das Übel der Welt, bevor ihr dann über euch nur Lügen erzählt. Die meisten lachen einfach zu wenig über sich selbst. Ihr kommt nicht an, weil ihr euch übelst verstellt. Lacht einfach mal eine Runde und vergesst das Übel der Welt, bevor ihr dann über euch nur Lügen erzählt. Ich sollte zum Mars gehen, weil mein Rap ist unfassbar. Es gehen Gerüchte um, dass ich rappe, seit ich 8 war. Ich kann mich beruhigen, das hat er später eingesetzt. Nicht, dass jemand sagt, kein Wunder, wie geil du rappst. Hater gehen mir am Arsch vorbei, wie Klopapier. Das glaubst du nicht, es hat so bei mir. Ich brauch mich nicht immer nur ab und zu behaupten. Und das nur ab und zu unter Frauen. Das ist LBO in den 10 Tagen, 10 Tracks. Das Beste, was ich gesehen habe bis jetzt. Und ich glaub, auch meinerseits der beste Release. Mit schöner Dynamik und einem echten MC. Der weiß, was er will und dem er tut, was er kann. Der geht gut ab, der Mann. Gut ab, verdammt. Ich rede über mich selber, eigentlich schon erbärmlich. Aber ich hoffe, dass ihr wisst, dass das hier ein Scherz ist. Die meisten lachen einfach zu wenig über sich selbst. Ihr kommt nicht an, weil ihr euch übelst verstellt. Lacht einfach mal eine Runde und vergesst das Übel der Welt, bevor ihr dann über euch nur Lügen erzählt. Die meisten lachen einfach zu wenig über sich selbst. Ihr kommt nicht an, weil ihr euch übelst verstellt. Lacht einfach mal eine Runde und vergesst das Übel der Welt, bevor ihr dann über euch nur Lügen erzählt. Die meisten lachen einfach zu wenig über sich selbst. Ihr kommt nicht an, weil ihr euch übelst verstellt. Lacht einfach mal eine Runde und vergesst das Übel der Welt, bevor ihr dann über euch nur Lügen erzählt. Die meisten lachen einfach zu wenig über sich selbst. Ihr kommt nicht an, weil ihr euch übelst verstellt. Lacht einfach mal eine Runde und vergesst das Übel der Welt, bevor ihr dann über euch nur Lügen erzählt. Denkst du nach oder bist du mitten im Stottern? Wir müssen uns wohl erstmal beschnuppern, hm? Na los, nimm schon, zieh mal zusammen, reiß durch. Ich meine, reiß dich zusammen und zieh durch. Denkst du nach oder bist du mitten im Stottern? Wir müssen uns wohl erstmal beschnuppern, hm? Na los, Linton, zieh mal zusammen, reiß durch. Ich meine, reiß dich zusammen und zieh durch.